dich gegen Pessimismus impfen, Mensch. Dann wirst du bedeutend weniger schimpfen, Mensch. Mach kein trauriges Gesicht, dreh dich nicht. Dann wirst du schon am frühen Morgen lachen, wenn dir die Zeiten auch viel Sorgen machen, dann scheint der Tag dir hinterher halb so schwer. Dein Grundsatz muss es sein, die Welt krieg ich nicht klein. Nein! Mensch, liebst du erstmal deine Schwiegermutter, Mensch? Ist das halbe Leben schon in Wunder, Mensch? Denn da bist du mit Erfolg geimpft. Ja, schimpfen, Mensch, mach kein trauriges Gesicht, dreh dich nicht. Dann wirst du schon am frühen Morgen lachen, wenn dir die Zeiten auch viel Sorgen machen. Dann scheint der Tag dir hinterher halb so schwer. Dein Grundsatz muss es sein, die Welt kriegt dich nicht ein. Nein! Mensch, liebst du erstmal deine Schwiegermutter, Mensch? Ist das halbe Leben schon in Butter, Mensch? Denn dann bist du mit Erfolg geimpft. Mutter, Mensch, ist das halbe Leben schon in Mutter, Mensch, denn da bist